versuche hier in meinem Sein etwas Tieferes zu sehen und mich jeden Morgen zu freuen, wieder im Spiegel zu sehen, die Sonne zu finden. Ich will nicht mehr im Regen stehen, ich will das Steuer endlich greifen, will nicht mehr daneben stehen. Ich versuch, solange noch Zeit ist, mich mitzuteilen durch meine Raps. Ich schreibe ehrlich und so bleibt es. Versuche nett zu sein und das ist kein Geheimnis. Doch du erntest den Sturm, wenn du kleiner Penner mir ans Bein pisst. Ich versuch doch nur mein Dasein zu genießen, all die Selbstzweifel hier endlich beiseite zu schieben. Bin auf der Flucht, drifte ab in meine Welt. Ich schreib mir von der Seele und aus Frust Gedanken wird ins Smiley Face. Ich versuch doch nur aus wenig viel zu machen, finanziell fast ruiniert, doch ich kann wenigstens noch lachen. Versuch mir klar zu machen, wie gut ich es hab, um mir jeden Abend zu sagen, Koma, heute war ein guter Tag. Versuche es so zu nehmen, wie es kommt, um mein Leben mir endlich anzupacken. Es stimmt genau, ich versuch gar nicht erst mich anzupassen. Ist die Segel und versuch einen Plan zu machen. Ich will vorankommen und nicht stehen bleiben wie Fahnenmasten. Ich versuche in einer Welt voll mit Blinden mich über Wasser zu halten, mich im Strom zu ertrinken. Versuch mich abzulenken, entflieh auf Fried. Den Moment kann ich genießen, doch ich muss auch an die Zukunft denken. Ich versuch doch nur mir treu zu bleiben, Liebe zu geben, Freundschaften pflegen, schön bei euch zu sein. Versuch es heute zu zeigen, mit jedem heute zu reifen, nicht einzuschränken, nein, ich bin der Grund, dass Zäune reißen. Ich versuch doch nur, wie du auch zu bestehen, und wenn es sein muss, jedem Feind direkt ins Auge zu sehen. Ich versuch doch nur, mir klar zu machen, wie gut ich es hab, um mir jeden Abend zu sagen, Koma, heute war ein guter Tag. Jeder Versuch ist ein Versuch, klar, Versuche können daneben gehen. Um Ziele zu erreichen, muss man diese dennoch unternehmen. Ich versuch zu sein, auf meinem Weg zum Schrein. Versuch meinen Weg zu gehen, einfach nur ich selbst zu sein. Versuch zu sagen, alles machbar, alles geht so. Wie über Wasser laufen, nimm einfach den Steg. Versuch zu sagen, behalt mutiger, was kommt, um auf der Suche nach dir selbst nicht aus der Puste zu kommen. Versuch es weiterhin, doch ab und zu, da klappt es nicht mal. Elber in Zeiten aus, mein Torschuss mit Hackentrick. Ich versuch nicht zu vergessen, wie es ist, morgens nicht alleine aufzuwachen und greife den Stift. Ich versuch doch nur die Scheiße zu vergessen, die Vergangenheit auszublenden und verarbeite es mit Rappen. Versuch mir klar zu machen, wie gut ich es hab, um mir jeden Abend zu sagen, Koma, heute war ein guter Tag.